Ich habe noch eine Frage. Nur zu. Wie lange arbeiten Sie schon für Signora Tozzi hier im Hotel? Seit heute Morgen. Seit heute Morgen? Ja. Aha. Also wissen Sie auch nicht, ob das Hotel sonst wirklich geschlossen ist? Wieso? Es ist doch auf. Nein, nein, ich meine, Pierluigi sagte, es sei seit 10 Jahren geschlossen. Seit 10 Jahren? Wirklich? Aber wenn Pierluigi es sagt, ich hole Ihnen Ihren Espresso Dottore. Einen Grappa dazu, wie immer? Nein, nein, nur Espresso. Wieso Grappa, wie immer? Woher wollen Sie wissen? Leonhard Maus, Nachrichten bitte nach dem Signalton. Maus, wo stecken Sie? Wieso gehen Sie nicht an Ihr Handy? Also, melden Sie sich, ich habe Neuigkeiten. Dottore! Wie? Dottore! Ja, Gina. Dottore, Ihr Nachmittagsspaziergang. Ich weiß, Sie gehen erst in einer Stunde, aber wenn Sie wollen, begleite ich Sie dann ein Stück. Ich muss nach die Teller. Etwas erledigen. Nachmittagsspaziergang. Gut, ja. Gerne. Also in einer Stunde. In einer Stunde. Und wenn auch Sie mich begehrt, bereit, sich hinzubreiten, mir sich zu zerblühen, ihr weiches Beet aus großen Wunden hinzubluten. O marmorlich. Auch ich zerflösse in trunkener Flut, in dieses Rausches gebäumten Sonne. So werden wir diese Grenze überschreiten, jene, die doch eigentlich keine Grenze ist. Verächtliche Schranke nur für den Pöbel. Und doch. Wieso bedrohen auch uns mit Todesschweiß diese uralten und uns doch zustehenden Vermischungsgelüste? Welche Angst noch hält uns zurück? Nichts als der mutrige Atem der Zweckgewalten. Wie kommen Sie denn mit Ihren Forschungen voran, Dottore? Forschungen? Ach, Dottore, dass Sie immer ein solches Versteckspiel darum treiben. Sie wissen schon, Ihre Untersuchung über unsere Inselgruppe hier. Sie meinen die Liparischen Inseln? Ja, sicher die Liparischen Inseln. Aber Sie nennen sie doch eigentlich die Äolischen Inseln. Und es geht Ihnen doch gerade um diesen alten Gott, Aiolos. Aiolos, der Windgott. Ja, bei dem Odysseus einen ganzen Monat verbrachte und dessen Gastgeschenk den Beutel mit den Winden seiner Gefährten missbrauchten. Ja, ich erinnere mich. Aber was ist denn nun mit der Geschichte, dass hier nicht nur diese schwimmende Insel Aiolos gewesen sein soll, sondern auch diese andere Insel? Andere Insel? Welche andere Insel? Nachdem ihn Aiolos vertrieben hatte, war Odysseus, glaube ich, mich zu erinnern, bei Kirke. Danach, als er an dieser Insel vorbeifuhr, vor der Kirke ihn gewarnt hatte, die Insel mit den Nymphen, den Undinen. Ach, Sie meinen die Sirenen. Sirenen hießen sie. Sirenen? Wirklich? Und ich dachte immer, sie hießen Undinen. So. Ich muss jetzt hier hinunter. Da zweigt der Weg nach die Teller ab. Sie wollen schon gehen? Ja, sicher. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich muss nach die Teller. Und ich? Wo gehe ich hin? Ach, Dottore. Signora Tozzi hat recht. Sie sollten bei dieser Hitze nie ohne Hut ausgehen. Und Sie haben schon wieder keinen Hut auf. Sie gehen natürlich wie immer dort hinauf, zu Ihrem Lieblingsfelsen, dem Pizzo Falcone. Pizzo Falcone. Ja, diese Felsklippe, auf der Ihrer Meinung nach die Undinen, die Sirenen natürlich, gesessen und gesungen haben und Odysseus ist unten vorbeigefahren, an den Mast gefesselt. Pizzo Falcone. Pizzo Falcone, der Sirenenfelsen. Warum sagt sie Undinen? Verwechselt Undine mit den Sirenen? Beides Nymphen, ja, aber... Der Verrat. Das meint sie. Jeden Verrat musst du begehen, nur den einen nicht, den an Undine. Einzig der Verrat an Undine. Das ist das Elementarverbrechen. Undine verraten ist der Verrat am großen Selbst, am Alltraum, am senkrecht hereinbrechenden Paradies. Ist Kapitulation vor den alten Zweckgewalten, der Herrschaft der Kreise. Undine der Elementargeist. Das größte aller Glücksversprechen. Undine! Unzähmbar, unerziehbar, unsittlich. Frau, die ganz Kind, Kind, das ganz Frau ist. Stieg sie hinüber in die Flut, verströmte sie darin. Man wusste es nicht, es war wie beides und wie keins. Undine, Angelina. Es nicht zu tun, sie zu verstoßen, sich nicht mit ihr zu vereinigen, das ist der einzige Verrat, der nicht begangen werden soll. Hinweg also mit all der verschlagenen Hemmung, beschwichtigenden Demut. Purpur im Kelch der Liebe. Leonhard Maus, Nachrichten bitte nach dem Signalton. Es wird mir langsam zu bunt, Maus. Seit anderthalb Wochen melden Sie sich nicht und ich kann Sie nicht erreichen. Warum hören Sie nicht Ihre verdammte Mailbox ab? Was ist los mit Ihnen, Mann? Im Übrigen ist an Ihrer blödsinnigen Vermutung natürlich nichts dran. Diese Frau, diese Angelina Nebel, die ist und bleibt tot. Maustot. Die Identität ist damals absolut zweifelsfrei festgestellt worden. Ende. Entschuldigen Sie, Dottore, aber ich sah noch Licht bei Ihnen. Ich habe noch versucht zu lesen. Dieses Manuskript von Ihnen habe ich bei Ihnen im Zimmer gefunden. Da waren Sie gerade zurück nach Deutschland gefahren. Darf ich es mal sehen? Ich habe es die ganze Zeit in einer Schublade in der Rezeption aufbewahrt und will es Ihnen jetzt zurückgeben. Und wie lange lag das Manuskript in Ihrer Schublade? Lange. Sehr lange. Und wieso ausgerechnet jetzt? Ich hatte Gina gebeten, an der Rezeption ein bisschen aufzuräumen. Sie hat es gefunden. Gina. Es ist doch Ihr Manuskript, Dottore. Ja, das ist es. Alle lieben den Verrat, aber niemand liebt den Verräter. Der Einzelne aber, der diesen Akt tatsächlich vollbringt, den durchleuchtet man genauer und entdeckt zwangsläufig. Verachtet mich, lehrt euren Code über mich. Aufbegehren gegen die Ordnung, das ist Verrat. Und wenn auch sie mich begehrte, bereit sich hinzubreiten, mir sich zu zerblühen, ihr weiches Bild aus großen Wunden hinzubluten. Einzig der Verrat an Undine, das ist das Elementarverbrechen. Ist nicht zu tun, sie zu verstoßen, sich nicht mit ihr zu vereinigen. Das ist der einzige Verrat, der nicht begangen werden soll. Er hat das alles geschrieben. Er hat das alles geschrieben. Er hat das alles geschrieben. Signora, das Manuskript, es ist nicht vollständig. Alle lieben den Verrat, aber niemand liebt den Verräter. Dottore? Es ist nicht vollständig. Es bricht einfach ab. Der Schluss fehlt, die letzte Seite. Warum ist das so? Ich habe Ihnen alles gegeben. Alles, was Gina gefunden hat. Aufbegehren gegen die Ordnung. Wo ist Gina jetzt? Das ist Verrat. Sie ist draußen. Spazieren. Spazieren? Mein Verrat wird die Pranke in seinem Nacken sein. Sie wollte hoch. Auf den Pizzo Falcone. Gina! Angelina! Angelina! Angelina! Du hast mich gerufen. Warum hier? Der Felsen der Nymphen, Sirenen, Undinen. Das Manuskript. Du hast es gelesen. Der Schluss fehlt. Die letzte Seite. Du solltest sie hier lesen. Es gibt nur Irrtümer. Das ist das Wesen der Welt. Niemand findet sein Leben. Das ist das Leben. Und nichts weniger als das. Das Leben ist schließlich der Preis, der zu entrichten ist. Der Preis. Angelina! Wo bist du? Angelina! Nicht! Das ist gefährlich! Angelina! Ja? Guten Tag, mein Name ist Brettschneider. Ich bin Kommissar der Mordkommission. Mordkommission? Es geht um einen Ihrer Mitarbeiter, Maus. Maus ist nicht unser Mitarbeiter. Aber wir haben in seinen Papieren Hinweise darauf gefunden, dass er für Ihre Zeitschrift tätig gewesen ist. Das heißt, er ist tot? Er hat sich am Fenster seines Arbeitszimmers erhängt, vor etwa 2 Wochen. Wir haben ihn aber erst heute Morgen gefunden. Ja, ist mir klar, warum der nie ans Telefon gegangen ist. Ja, jedenfalls haben wir auf dem Deckblatt eines seiner Manuskripte einen Hinweis gefunden, dass er es für Ihre Zeitschrift geschrieben hat. Deswegen dachte ich... Was steht da drin? Eine Studie, wenn ich es richtig verstehe, über den Verrat. Taucht der Name Otto Nebel darin auf? Das ist das Merkwürdige. Obwohl Maus es offensichtlich mit seiner Schreibmaschine geschrieben hat, ist es mit dem Namen Otto Nebel unterschrieben. Aber über Otto Nebel steht nichts drin. Nein. Soweit ich es gelesen und verstanden habe, kein Wort. Und dann interessiert es uns nicht. Ich soll es Ihnen also nicht zukommen lassen? Machen Sie damit, was Sie wollen. Werfen Sie es von mir aus weg. Der Preis des Lebens. Kriminalhörspiel von Peter Meisenberg. Es sprachen Maus, Rüdiger Vogler, Angelina, Katrin Angerer, Chefredakteur Hans-Peter Hallwachs, Frau Nebel, Rosemarie Fendel, Kommissar Brettschneider, Achim Hall, Marga Reuß, Isabella Archan, Hotelbesitzerin Elisabeth Trissenar. Sowie Gottfried Breitfuß, Hubertus Gerzen, Gertraud Heise, Horst Hildebrand, Eva Irion, Luigi Perta, Ute Schneider und Bert Wesselmann. Ton Daniel Sänger, Schnitt Regina Kraus, Regieassistenz Konstanze Renner, Regie Robert Schön. Produktion Südwestrundfunk 2004.